50 Meilen weit. Ich zähl die Ringe an meiner Hand. Da draußen alles dreht sich still um nichts herum. Und ich male deine Schatten an jede Wand. Kommt so anders, als man denkt, Herz vergeben, Herz verschenkt. Ich gab dir meine Liebe, gab dir Zeit, Geduld und Geld. Ich legte mein Leben in deine kleine Welt. Wer auch immer dir jetzt den Regen schenkt, ich hoffe, es geht ihm schlecht. Wer auch immer dich durch die Nacht bringt, bitte glaub ihm nicht. Es kommt so anders, als man denkt, Herz vergeben, Herz verschenkt. Ich will das nie. Denkst du vielleicht auch mal an mich? Ist es so ohne dich? Wenn du einsam bist, denkst du vielleicht auch. Bring mir alte Wunden an, so tief und allein. Kein Berg, den ich nicht versetzt habe, zog jede Chance an den Haaren herbei. Für ein Leben lang zu leben, so wild und so frei. Es kommt so anders, als man denkt, Herz vergeben, Herz verschenkt. Ich will das nicht. Denkst du vielleicht auch mal?